Der Hass ist die Versuchung, der Angst zu widerstehen. Egal was auch geschieht, ich werde meine Wege gehen. Die Botschaft meiner Worte, die Bedeutung meiner Lieder, die können mich verjagen, doch ich komme wieder. Zukunft wird zerstört, ich erschaffe mir die Freiheit, die nur mir allein gehört. Egal ob ihr versteht, ich lebe meinen Gedanken gegen die Gesellschaft, gegen ihre Schranken. Solange bis ich die Welt verstehe, lebe dein Leben, wie immer es auch sei. Wir schaffen uns weit, denn wir sind frei.